B5 aktuell präsentiert. Der Europa-Report im Jahresrückblick. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Christina Teuthorn und Europas schönstem Augenblick des Jahres. Our meeting here fills me with great happiness. Eine neue Ära. Nichts anderes ist der Beginn des Lissabonner Vertrages. Lissabon-Vertrag war wohl das Wort der Europapolitik überhaupt in diesem Jahr. Doch so viel auch darüber geredet wurde, was der Vertrag wirklich bedeutete, das wurde den meisten Bürgern erst klar, als er in Kraft trat. Europa hat endlich eine Telefonnummer, die die Staatschefs der Welt anrufen können. Am anderen Ende der Leitung hätte eine bekannte, charismatische Person sitzen können, das selbstbewusste Gesicht Europas, das nach außen repräsentiert und nach innen begeistert, den Europäern klar macht, in Brüssel, da sitzen keine Bürokraten, sondern Politikstars, die für jeden das Beste rausholen. Doch Europa hat in der Personalpolitik mal wieder eine Chance verpasst. Wenn Obama anruft, hebt eine gewisse Catherine Ashton den Hörer ab. Trotzdem, Brüssel ist glücklich. Zumindest vorerst. Denn mit dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags verlieren die Europapolitiker auch eine Ausrede, warum sie bestimmte Probleme nicht anpacken können. Michael Götschenberg über das flüchtige Glück in Brüssel. 19. November 2009. Am Nachmittag treten strahlende Gesichter vor die wartenden Journalisten. Der amtierende EU-Vorsitzende, Schwedens Premierminister Fredrik Reinfeldt, präsentiert das neue Führungsduo der EU. Im Schlepptau hat er Herman van Rompuy, den ersten EU-Präsidenten, und Catherine Ashton, die erste EU-Außenministerin. Das ist das neue Führungsteam der EU, das ich Ihnen bei dieser historischen Pressekonferenz präsentiere. Nach jahrelangen Diskussionen und Vorbereitungen kann der Vertrag von Lissabon endlich zum 1. Dezember in Kraft treten, sagt der sichtbar erleichterte Schwede Reinfeldt. In der Tat, nicht weniger als 10 Jahre hat die EU auf den Lissabon-Vertrag hingearbeitet, auf das neue Regelwerk, das sie effizienter und handlungsfähiger machen soll als bisher. Vor allem in den vergangenen 3 Jahren hat die EU sich in erster Linie mit sich selbst beschäftigt. Immer wieder neue Anläufe, die Reform unter Dach und Fach zu bringen, das hatte enorm viel Kraft gekostet. Erst war die EU-Verfassung gescheitert, dann war die abgespeckte Variante, der Reformvertrag von Lissabon, bei der einzigen Volksabstimmung durchgefallen, in Irland. Bis zum Schluss gab es immer neue Probleme. Die Iren hatten im 2. Anlauf Anfang Oktober zwar endlich Ja gesagt, aber dann kam der tschechische Präsident Václav Klaus noch mit letzten Änderungswünschen. Bis zum allerletzten Moment war der Weg zum Lissabon-Vertrag eine einzige Zitterpartie. Es wird höchste Zeit, dass wir die internen Reformdiskussionen hinter uns lassen und dass wir auf der Grundlage des neuen Vertrages uns jetzt um konkrete und gute Politik zu nutzen der Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa bemühen und sie auch gestalten. Bundesaußenminister Guido Westerwelle brachte auf den Punkt, was viele schon seit langem denken. Doch wer glaubt, jetzt, wo der Lissabon-Vertrag nun endlich in Kraft ist, sei alles andere ein Selbstläufer, der täuscht sich gewaltig. Die strahlenden Gesichter dürften bald schon wieder Geschichte sein. Denn mit dem neuen Vertrag werden auch zahlreiche neue Baustellen aufgemacht. Mit dem neuen Führungsduo geht es schon los. Was soll der neue EU-Präsident eigentlich genau machen? Eine offizielle Jobbeschreibung für das Amt gibt es nicht. Es gibt viele Diskussionen darüber, was der künftige EU-Präsident machen soll, aber es gibt nur ein denkbares Profil: Dialog, Einheit und Handlungsfähigkeit. Sagte der frisch ernannte EU-Präsident Herman van Rompuy wolkig. Doch was konkret er darf oder lieber lassen soll, das weiß niemand. Er selbst auch nicht. Dasselbe gilt für die europäische Außenministerin Catherine Ashton. Sie soll außerdem einen eigenen diplomatischen Dienst bekommen mit EU-Botschaften überall auf der Welt. Und diesen Dienst gibt es noch nicht. Dieser auswärtige Dienst soll Europas Interessen weltweit vertreten. Er muss aber hier aus verschiedenen Bestandteilen zusammengezimmert werden, um es mal so zu sagen. Und dabei gibt es natürlich noch viel Beratungs- und Verhandlungsbedarf, sagt der FDP-Europaabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff. Auch bei anderen Neuerungen gibt es mehr Fragen als Antworten im Vertrag, zum Beispiel beim Bürgerbegehren. Mit 1 Million Unterschriften kann ein Volksbegehren auf den Weg gebracht werden, die Bürger so also in die EU-Gesetzgebung eingreifen. Aber wie das konkret funktionieren soll, das weiß noch niemand. Markus Ferber, CSU-Europaabgeordneter. Nein, da hat sich keiner Gedanken gemacht. Alle haben gesagt, toll, Bürgerbeteiligung, nicht nur bei den Europawahlen, sondern in der konkreten Gesetzgebung. Aber jetzt, wenn es darum geht, das Ganze mit Leben zu erfüllen, zeigt sich halt, dass der Teufel wie immer im Detail steckt. Ganz zu schweigen von den großen Fragen, die man auf die lange Bank geschoben hat, vor allem das Thema EU-Erweiterung. Wer soll in den Club und wie schnell und wer nicht? Von Kroatien bis runter nach Mazedonien stehen sie schon Schlange. Und dann wäre da noch das große Reizthema schlechthin, die Türkei. Wir haben halt zum Beispiel bei der Erweiterung der Europäischen Union sehr auseinanderfallende Meinungen. Gibt Angela Merkel offen zu. Bisher hieß es immer, erst wenn der Lissabon-Vertrag und damit die Reform der EU unter Dach und Fach sind, kann man über neue Mitglieder nachdenken. Dieses Argument zieht jetzt nicht mehr. Beim Thema Erweiterung und vor allem beim Thema Türkei wird die EU nun sehr bald Farbe bekennen müssen. Mit dem Lissabon-Vertrag hören die Probleme eben nicht auf. Im Gegenteil, mit dem Vertrag gibt es jede Menge neue. Über die ungelösten Probleme Europas sprechen wir später in unserem europapolitischen Jahresrückblick. Jetzt schauen wir uns erst einmal den schwierigen Weg vom Treffen der Staatschefs in Lissabon bis zum Inkrafttreten des Reformpakets genauer an. 2 Jahre dauerte dieser Politikmarathon, bis alle 27 EU-Staaten das ersehnte Ziel erreicht hatten. Besonders lange haben die Nachzügler Irland, Polen und Tschechien gebraucht, aber auch Deutschland ließ sich Zeit. Aber der Endspurt, der ging dann überraschend schnell. Innerhalb eines Monats unterzeichneten schließlich alle Wackelkandidaten. Die Iren machten den Anfang. Sie nutzten eine zweite Volksabstimmung, um nach ihrem Nein von 2008 nun doch noch Ja zu sagen zur EU-Reform. Ralf Borchert erklärt, wie es geschehen konnte, dass aus den EU-Skeptikern nun jubelnde Europäer geworden sind. Majority in favor of the proposal, 619,662. Thank you. Als die Stimmen ausgezählt waren, nach dem zweiten irischen Referendum, brach Jubel aus. Nicht nur bei den Lissabon-Befürwortern in Dublin, auch in Brüssel und vielen anderen europäischen Hauptstädten. Ein gutes Jahr zuvor hatten die Iren Nein gesagt. Diesmal, überraschend deutlich, Ja, mit 67,1%. This is a good day for Ireland and it's a good day for Europe. Dies ist ein guter Tag für Irland und ein guter Tag für Europa, so der irische Regierungschef Brian Cowen am 3. Oktober. Zusammen sind wir in Europa besser und stärker. Darum geht es in der Europäischen Union, um Staaten, die zusammenarbeiten im Dienste des Allgemeinwohls. Working together to achieve the common good. 2 Faktoren hatten den Stimmungsumschwung in Irland bewirkt. Erstens die Finanz- und Wirtschaftskrise. Sie hat Irland besonders hart getroffen. Aus dem einstigen keltischen Tiger ist ein krankes Kätzchen geworden. A great deal of realism came into this debate. Es ist ein großes Maß an Realismus in die Debatte gekommen, so der irische Finanzminister Brian Lenehan. Den Iren war eigentlich immer bewusst, dass ihr Schicksal mit Europa verknüpft ist. Mit der Rezession haben die Leute dies wirklich anerkannt. The people recognize that. Entscheidend war dabei der Vergleich mit Island. Island ist nicht in der EU, hat keinen Euro und stürzte in den Staatsbankrott. Irland wurde von der EU gerettet. Der irische Geschäftsmann Noel Corner. Ireland understands. Uns ist schmerzlich bewusst geworden, dass wir ohne EU-Mitgliedschaft, ohne den Euro, am Ende hätten so dastehen können wie Island. Bankrott, buchstäblich zerlegt aufgrund der Finanzkrise. Because of the financial crisis. Der 2. Faktor, der den Stimmungsumschwung in Irland bewirkt hat, die EU-Partner haben in ergänzenden Protokollen zum Lissabon-Vertrag Zugeständnisse gemacht. Irland wurde Eigenständigkeit bei Themen wie Abtreibungsrecht, militärische Neutralität und Unternehmensbesteuerung garantiert. Und kleinere Länder wie Irland dürfen nun doch einen ständigen eigenen EU-Kommissar behalten. Der irische Außenminister Micheál Martin. The negotiations of the guarantees were essential. Das Aushandeln dieser Garantien war wesentlich, um die Regierung in die Lage zu versetzen, die Leute noch einmal abstimmen zu lassen. Go back to the people again. Doch es bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Es ist doch undemokratisch, ein Volk so lange abstimmen zu lassen, bis der Regierung das Ergebnis passt, schimpft einer der Sprecher der irischen Nein-Kampagne, Richard Boyd Barrett. Well, I respect the decision and unlike the yes. Aber ich respektiere die Entscheidung jetzt. Und anders als die Ja-Seite beim ersten Mal werden wir jetzt nicht nach einem dritten Referendum rufen. Ist mit dem ratifizierten Lissabon-Vertrag nun also alles wieder gut? Für Irland? Für die EU? Nein, weder noch. Irland steckt weiter tief in der Wirtschaftskrise. Die Regierung hat Sparmaßnahmen angekündigt, die so in Deutschland kaum vorstellbar wären. Die Löhne im öffentlichen Dienst werden zwischen 5% und 15% gekürzt. Immer wieder kommt es zu Streiks und Demonstrationen. Nehmt es von den Reichen, rufen diese Demonstranten in Dublin. Sie können es nicht fassen, dass die Regierung die Banken mit Milliardenbeträgen rettet und ansonsten überall kürzt und streicht. Ich bin wütend, sehr wütend, sagt diese Krankenschwester aus Sligo. Ständig wachen wir morgens mit einer neuen Schreckensnachricht auf. Es ist Zeit, der Politik zu sagen, wir akzeptieren das nicht mehr. Dieser Demonstrant, der seinen Job am Flughafen von Dublin verloren hat, sagt: Wir protestieren gegen die unfaire Verteilung der Lasten. Die Bosse und Manager, die uns die Krise eingebrockt haben, werden geschont und wir, die einfachen Arbeitnehmer, sollen zahlen. Es ist eine absolute Schande, ergänzt dieser Arbeiter aus Waterford. Die Leute haben genug. Und die Europäische Union? Kann die EU nach überstandener Lissabon-Krise wieder unbeschwert nach vorn schauen? Der irische Politikwissenschaftler Hugo Brady warnt: Do you believe that people will kind of go, this is very suspicious, what's happening every couple of years, these treaties? Ich glaube, die Leute sagen, nicht nur in Irland, das ist schon sehr verdächtig, was da passiert. Alle paar Jahre diese Verträge. Wenn ein Land Nein sagt, soll es nochmal abstimmen. Das desillusioniert gegenüber der EU. Das heißt, diese ganze Krise zeigt, die Ära der großen EU-Verträge ist vorbei. Die Ära Jacques Delors und Helmut Kohls, in der Europa mit großen Verträgen immer enger zusammengeführt wurde. In Zukunft werden wir bestenfalls kleine Verträge über Einzelthemen haben, wie Umweltschutz oder Energiesicherheit. Themen, die die Leute verstehen können. Dies war die letzte große Reform der Rechtsgrundlagen der EU. Darum ging es bei Lissabon. Es wird keine großen Verträge mehr geben. 11.000 Worte umfasst der EU-Reformvertrag von Lissabon. Ein Mammutwerk. 287 Seiten für ein vereintes Europa. Auch die deutschen Verfassungsrichter mussten sich das Werk zu Gemüte führen und haben im Sommer bereits den Vertrag für rechtens erklärt, zugleich aber eine schleichende Übertragung von nationalen Kompetenzen an die EU verboten. Noch vor der Sommerpause besserte die alte Bundesregierung entsprechend nach und peitschte ein Begleitgesetz zum Lissabon-Vertrag durch den Bundestag. Nach dem grundsätzlichen Ja aus Deutschland und Irland waren es nur noch zwei, die im Weg standen. Tschechien, das pikanterweise auch ein halbes Jahr lang den EU-Vorsitz hatte, und Polen. Doch Warschau ließ sich schneller bekehren als Prag, wie sich Ludka Kacmierczak erinnert. Janusz Palikot zählt nicht unbedingt zu den engsten Freunden von Polens Staatschef Lech Kaczynski. Wann immer sich die Chance bietet, wischt der gewitzte Abgeordnete der liberalen Bürgerplattform dem Präsidenten eins aus. Jüngst ersteigerte er auf einer Internetauktion für einen wohltätigen Zweck den Füller Lech Kaczynskis, jenen Federhalter, der seine Dienste verweigerte, als das Staatsoberhaupt nach langem Hin und Her endlich den Lissabon-Vertrag ratifizieren wollte. Barroso, Reinfeldt, Buzek, die wichtigsten Repräsentanten der EU, waren eigens nach Warschau gereist, um dem historischen Akt beizuwohnen, und dann spielte der Füller des Präsidenten nicht mit. Trotzdem oder gerade deshalb war Janusz Palikot das unzuverlässige Schreibgerät 18.000 Zloty, umgerechnet rund 4.200 Euro wert. Ich habe diesen Füller als Symbol der Unfähigkeit von Lech Kaczynski gekauft. Der hat zuerst mit seinem Bruder den Lissabon-Vertrag ausgehandelt und damit geprahlt, um den Vertrag dann über ein Jahr lang unter verschiedenen Vorwänden doch nicht zu unterschreiben. Und als er dann endlich unter großem Hallo unterzeichnen wollte, funktionierte der Füller nicht. Gibt es ein symbolischeres Resümee für alles das, was Lech Kaczynski ausmacht? Eigentlich hätte Kaczynski das Reformpaket schon anderthalb Jahre früher absegnen können. Denn bereits im März 2008 hatten beide Kammern des Parlaments grünes Licht für die Ratifizierung gegeben. Doch als die Iren wenige Monate später Nein zum EU-Vertrag sagten, wollte auch der nationalkonservative polnische Präsident nicht mehr unterschreiben. Nach dem Ergebnis des irischen Referendums sei das Lissabon-Papier gegenstandslos geworden, argumentierte Kaczynski. Zum Ärger von Donald Tusk. Dieser hatte zuvor nämlich eine ganze Reihe von Zugeständnissen gemacht, um die Europaskeptiker auf seine Seite zu bringen. Er sicherte ihnen zu, dass die neue EU-Grundrechtecharta für Polen wie für Großbritannien und Tschechien vorerst nicht rechtsverbindlich sei. Damit reagierte Tusk auf Befürchtungen der Konservativen, dass Polen Eigentumsklagen deutscher Heimatvertriebener zulassen müsse und zur Anerkennung der Homo-Ehe gezwungen werde. Dass Kaczynski das klare Votum der beiden Parlamentskammern letztlich dennoch ignorierte, fand Parlamentspräsident Bronisław Komorowski, ein Parteifreund von Donald Tusk, äußerst respektlos. Mich beunruhigt die Aussage des Herrn Präsidenten, denn Polen sollte doch zu jenen Ländern gehören, die Irland bei der Überwindung der Krise unterstützen, indem Polen selbst den EU-Reformvertrag möglichst schnell ratifiziert. Das polnische Parlament hat seine Aufgabe erfüllt. Nun muss nur noch der Präsident seine Unterschrift unter ein Vertragswerk setzen, das er selbst mit ausgehandelt hat. Über die Sturheit des polnischen Präsidenten haben in Europa viele Politiker staunend den Kopf geschüttelt. Für die Polen dagegen war das Verhalten ihres Staatschefs nicht untypisch. Kaczynski hatte sich zu dem Zeitpunkt längst den Ruf eines Veto-Präsidenten erworben. Bis heute hat er insgesamt 18 Reformvorhaben der Regierung blockiert und seine Unterschrift unter die entsprechenden Gesetze verweigert. Dass er den Lissabon-Vertrag erst ratifizieren wolle, wenn auch Irland dem Reformwerk zustimme, hat er lapidar mit den Worten begründet, dass Europa auch ohne Vertrag funktioniere. Während des Besuchs von Bundespräsident Horst Köhler in Warschau im Sommer dieses Jahres stellte er nochmal unmissverständlich klar, dass er grundsätzlich natürlich für Europa und den Vertrag sei. Noch am selben Tag eines erfolgreichen irischen Referendums werde auch ich den Lissabon-Vertrag unterzeichnen. Polen wird also kein Blockierer sein. Zwar bleibt der Vertrag ein großes Experiment, aber mit den Veränderungen, zu denen sich die EU durchgerungen hat, ist das Reformwerk auch für Polen akzeptabel. Bevor er schließlich am 10. Oktober um 12.16 Uhr endlich seinen Namen unter das umstrittene Dokument setzte, mit einem geliehenen Kugelschreiber, mahnte Polens Präsident noch einmal an, dass bei allen gemeinsamen Anstrengungen innerhalb der Union die Souveränität der Mitgliedsländer nie in Frage gestellt werden dürfe. Ich möchte an dieser Stelle auf die Interpretation des Verfassungsgerichtes des größten EU-Staates Deutschland verweisen. Das Gericht hat klar festgestellt, dass die EU ein Verbund von Nationalstaaten ist. Ein enger Bund, aber ein Bund souveräner Staaten. So soll es auch bleiben, denn das entspricht der Wirklichkeit in Europa. Dass Kaczynski den Lissabon-Vertrag nur widerwillig unterschrieben hat, wurde am 11. November, dem polnischen Nationalfeiertag, noch einmal deutlich. In einem Interview wiederholte er seine Bedenken, dass trotz der Reform die Gefahr bestehe, dass die EU eine Art Supermacht werde, die nur von ein paar großen Ländern gelenkt und beherrscht wird, allen voran von Frankreich und Deutschland. Sich die Europäische Union als Großmacht vorzustellen, die nicht von allen 27 Staaten gemeinsam, sondern nur von zweien oder dreien geführt wird, das ist keinesfalls etwas Abstraktes oder Abwegiges. Das könnte passieren, wenn man den Vertrag entsprechend interpretiert und das anschließend politisch akzeptieren würde. Aber das ist nur eine Gefahr und keine Realität. Wie ernst die EU Polen nimmt, war aber schon lange vor der Unterschrift klar geworden. Bereits im Sommer wählte das neue EU-Parlament mit überwältigender Mehrheit den ehemaligen polnischen Ministerpräsidenten Jerzy Buzek zu seinem Chef. Nach dem Deutschen Hans-Gerd Pöttering ist nun zum ersten Mal ein Osteuropäer Präsident des EU-Parlaments. Und zwar einer, der ganz persönlich für das Zusammenwachsen von Europa steht und für die friedliche Revolution von 1989. Dieses historische Datum feierte 2009 ganz Europa, auch Polens Nachbarland Tschechien. Doch die Helden der samtenen Revolution mussten frustriert und wütend mit anschauen, wie Tschechiens Präsident Václav Klaus mit seinem vehementen Nein zu Lissabon den Ruf seines Landes europaweit ruinierte. Bis er dann in letzter Sekunde einlenkte. Christina Jansen über die Bremser in Tschechien. Es war das Ende eines jahrelangen Streits. Nález ústavního soudu. Am Nachmittag des 3. November trat Tschechiens Präsident Václav Klaus vor die Presse und teilte mit, er habe den Lissabon-Vertrag soeben unterschrieben. Als letztes Staatsoberhaupt der Europäischen Union. Kurz zuvor hatte das Verfassungsgericht in Brünn endgültig grünes Licht für die EU-Reform gegeben. Das Urteil des Verfassungsgerichts ist keine neutrale Analyse, schäumte EU-Kritiker Klaus, sondern eine politisch voreingenommene Verteidigung des Lissabon-Vertrages. Vor allem aber kann ich mit dem Inhalt dieses Urteils nicht einverstanden sein, denn die Tschechische Republik wird nach dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages kein souveräner Staat mehr sein. Fast 2 Jahre lang haben Befürworter und Gegner der EU-Reform in Tschechien miteinander gerungen. Und gelegentlich zeigten sie dabei sogar Humor. Vor der Europawahl in diesem Frühjahr organisierten die Gegner Marathonlesungen aus dem Lissabon-Vertrag, um die Widersinnigkeit des Dokuments zu belegen. Druhý výskyt a článku 299, odstavce 6, písmeno C. Bis zuletzt gaben die EU-Kritiker alles, um den Lissabon-Vertrag zu stoppen. Mit der EU-Reform, glauben sie, büße ihr kleines Land an Freiheit ein. Jene Freiheit, die man 1989 nach den Habsburgern, den Nationalsozialisten und der Sowjetunion endlich erkämpft hatte. Hinzu kommt ein fundamentales Misstrauen gegenüber den Institutionen der Europäischen Union. So formierte sich ein merkwürdiges Bündnis. An die Seite des rechtsliberalen Václav Klaus gesellten sich die orthodoxen Kommunisten und einige radikale Splitterparteien. Die Mehrheit der Tschechen schwieg und wunderte sich, wie eine lautstarke Minderheit ihr Land ins europäische Abseits manövrierte. Unser Präsident hatte nie ein gutes Verhältnis zur EU. Es geht immer nur um eines. Klaus will sich selbst in Szene setzen. Das zeigt sich in seiner merkwürdigen Position zum Klimawandel genauso wie in seiner Europapolitik. Klaus spielt immer wieder die nationalistische Karte aus. Das kommt bei einigen Leuten gut an. Aber Václav Klaus ist eine Witzfigur. Er macht uns nur Schande. Die Argumente waren ohnehin längst ausgetauscht. Schon im November 2008 hatte das tschechische Verfassungsgericht eine Art Machtwort gesprochen und eine erste Klage der Lissabon-Gegner abgelehnt. Doch Anfang 2009 ging der Streit in die nächste Runde. Die Abstimmung in beiden Parlamentskammern stand noch aus. Premier Mirek Topolánek, früher selbst ein EU-Skeptiker, versuchte es mit Pragmatismus. Es gehe um Kosten und Nutzen. Das Stimmengewicht Tschechiens in der EU wird durch den Vertrag geschmälert. Es werden Kompetenzen nach Brüssel verlagert. Aber das ist nun einmal der Preis für unsere EU-Mitgliedschaft. Mit einem Nein zu Lissabon würden wir uns selbst zu europäischen Außenseitern machen. Und außerdem würde uns das wieder in die Arme Russlands treiben. Etliche Male wurde die Abstimmung im Abgeordnetenhaus verschoben. Mitte Februar war es dann endlich soweit. Das Ergebnis: ein denkbar knapper Sieg der EU-Befürworter. Im Mai zog die zweite Parlamentskammer nach. Die tschechischen Senatoren stimmten dem Lissabon-Vertrag ebenfalls zu. Eine Schlappe für Václav Klaus und seine Anhänger. Jetzt ging es nur noch darum, zu bremsen. Mit ihrer zweiten Klage vor dem Verfassungsgericht verzögerten die EU-Gegner die Ratifizierung des Lissabon-Vertrages noch einmal um Monate. Doch je länger der Streit dauerte, desto mehr Tschechen sprachen sich für die EU-Reform aus. Mit dem Rücken zur Wand zog Václav Klaus dann seinen letzten Pfeil aus dem Köcher. Durch die europäische Grundrechtecharta, die im Lissabon-Vertrag verankert sei, so der Präsident, könnten die vertriebenen Sudetendeutschen alte Eigentumsansprüche in Tschechien geltend machen. Ein populistischer Paukenschlag, der seine Wirkung nicht verfehlte. Zum ersten Mal nach langer Zeit hatte Klaus in der Europapolitik wieder eine Mehrheit hinter sich. Und so konnte er Brüssel immerhin ein Zugeständnis abbringen, eine Sonderklausel für Tschechien. Es war ein letztes Aufbäumen. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts zum Lissabon-Vertrag stand unmittelbar bevor. Schließlich fällten die tschechischen Richter ein Urteil, das keinerlei Raum für weiteres Taktieren ließ. Der Lissabon-Vertrag insgesamt und in seinen einzelnen Paragraphen, so der Vorsitzende Richter Pavel Rychetský, steht nicht im Widerspruch zur Verfassungsordnung der Tschechischen Republik. Wenige Stunden später gab Präsident Klaus Klein bei und unterschrieb. Die tschechischen Europaskeptiker haben damit erst einmal ausgespielt. Doch für die junge Demokratie, meint der Prager Politologe Jiří Pehe, bleibe noch viel zu tun. Wir waren sehr schnell fähig, die demokratischen Institutionen aufzubauen. Aber die demokratische Kultur, die Toleranz, der Dialog, die Kompromissbereitschaft, die entwickelt sich viel langsamer. Heute, 20 Jahre nach dem Fall des Kommunismus, haben wir eine Situation, die ich eine Demokratie ohne Demokraten nennen würde. In der nächsten halben Stunde nehmen wir im europapolitischen Jahresrückblick noch genauer das unter die Lupe, was auf der Strecke blieb. Europas ungelöste Probleme. Wenn es hier einen Flüchtlingsstrom gibt, den wir nicht bekämpfen können, weil es sich um Menschen handelt, die wir einfach schützen müssen, ist es doch die Aufgabe von allen 27 Mitgliedstaaten der EU, diese Menschen aufzunehmen. In misura proporzionale di queste persone. Immer noch denken viele Flüchtlinge, in Europa erwarte sie das Paradies. Tausende aus Afrika, Asien und dem Mittleren Osten fliehen hierher, um Krieg und Not zu entkommen. Doch in Europa heißt es oft erst einmal willkommen in der Zelle. Europa hat noch keine gemeinsame Asylpolitik. Versuche, das europäische Asylrecht zu harmonisieren, blieben bislang ergebnislos. Denn manche Länder, die sich nicht an den Rändern Europas befinden, werden weniger belastet. Dafür verantwortlich ist die mittlerweile umstrittene Dublin-II-Regelung. Sie sieht vor, dass Asylsuchende im ersten europäischen Land, das sie erreichen, um Schutz bitten müssen. Meist sind das die Mittelmeerländer Spanien, Italien und Griechenland. In Athen bemüht sich die neue Regierung zwar um humanitäre Standards, doch auf einen fairen Prozess können Asylsuchende in Griechenland nicht hoffen. Aber es erreichen ohnehin nicht alle Schutzsuchenden die ersehnte europäische Küste. Allein im Jahr 2009 sind mindestens 500 Menschen bei ihrer Flucht nach Europa im Mittelmeer ertrunken, auch vor der griechischen Küste. Der Friedhof Agios Padelemonas auf der Insel Lesbos. Herminas, der Totengräber, läuft keuchend den schmalen Weg zwischen den Gräbern hinauf. Hier habe er die letzten zwei begraben. Statt Grabsteinen liegen Bruchmarmorstücke auf der frisch aufgeworfenen Erde, mit wasserfestem Filzstift beschrieben. Überall, wo wir so ein Schild sehen, liegt ein Flüchtling. Wir schreiben einfach Afghane, wir wissen ja nicht, wo sie herkommen. Herr Minas schreibt Afghane, aber er schreibt es falsch. Wie hätte er auch ahnen sollen, dass er eines Tages Menschen von so weit her begraben würde? Manchmal vergisst Herr Minas auch das Todesdatum, dann notiert er auf dem provisorischen Grabstein nur die Jahreszahl. Im Zentrum der Hauptstadt von Lesbos, die große Kirche mit Kuppeldach, dahinter der Markt. Kleine Straßen, Geschäftsleute und Kunden kennen sich. Auch beim Barbier. Man unterhält sich, auch über die Flüchtlinge und Migranten, die hier ankommen, in windigen Schlauchbooten aus der nahegelegenen Türkei. Wir sehen sie jeden Tag, sie gehen die Straße lang, von den Küsten im Osten der Insel bis hierher in die Stadt. Es ist schade um sie, sie haben nichts, sie sind durchnässt, andere ertrinken, es sind doch viele Frauen und Kinder dabei, müde, nass, erschöpft. Sie kommen an einer Küste an und gehen einfach los. Auf Lesbos bleibt kaum einer, sie ziehen weiter, nach Athen, in der Hoffnung, Griechenland bald zu verlassen. Denn das griechische Asylsystem weist gravierende Mängel auf. Wer hier Schutz sucht, hat nicht die gleichen Chancen wie anderswo in Europa. Geti Kechajoglou vom Athener Büro des UN-Flüchtlingskommissariats. Wir müssen an den Landesgrenzen ansetzen. Wir brauchen menschliche Auffanglager. Wir brauchen zügige, effiziente und gerechte Asylverfahren. Und wir brauchen Unterkünfte. Kurz, wir brauchen ein humanes Asylsystem. Eines, das die Rechte der Schutzbedürftigen gewährleistet. Wie es darum steht, sieht, wer die heruntergekommeneren Viertel in Athen aufsucht. Hier leben die Schutzsuchenden ohne jegliche staatliche Fürsorge. Im Sommer in Parks, im Winter in Abbruchhäusern. Hunderte, vielleicht Tausende. Keiner kennt ihre Zahl. Andere, die mit Tagelöhnerjobs ein paar Euro verdienen, mieten gruppenweise kleine Wohnungen an. Alam aus Darfur im Sudan hat nirgendwo Arbeit gefunden. Essen bekommt er in einer Kirche. Als ihm ein Passant 50 Cent in die Hand drückt, schaut er sich das Geldstück genau an. Es ist das erste Mal, dass er europäisches Geld in Händen hält, erzählt er. Da ist Alam schon seit 6 Monaten in Europa. Ich weiß nie, wo ich schlafen werde. Ich habe Schwierigkeiten, Essen zu finden. Ich habe einen Krieg hinter mir gelassen, doch hier ist mein Leben noch schwieriger. Die im Oktober ins Amt gewählten Sozialisten wollen diesen Zuständen nun ein Ende bereiten. Gerti Kechayoglu vom UN-Flüchtlingskommissariat spricht von einem deutlichen Richtungswechsel. So habe der für Asylfragen zuständige Vizeminister nur wenige Tage nach Amtsantritt ein berüchtigtes Auffanglager auf Lesbos besucht, in dem, obwohl es nur Platz für höchstens 150 Menschen bot, hunderte gestrandeter Schutzsuchende untergebracht waren, nachdem sie die Polizei an den Küsten der Insel aufgegriffen hatte. So wie wir das Lager betreten haben, haben alle zusammen skandiert: Freiheit, Freiheit. Freedom, Freedom. In YouTube tauchte damals ein Video aus dem Lager auf. Sie müssen sich vorstellen, dort, wo die Frauen und Kinder untergebracht waren, gab es nur 2 Toiletten für etwa 200 Personen und die waren übergelaufen. Die Brühe bedeckte den ganzen Boden. Die Matratzen, die auf dem Boden lagen, waren nass davon. Der Vizeminister hat sich danach öffentlich für die Zustände im Lager entschuldigt und seine Schließung angeordnet, was auch passiert ist. Auch die Situation in den übrigen Auffanglagern wird geprüft und eine umfassende Reform des griechischen Asylsystems ist angestoßen. Alam aus Darfur im Sudan will nicht warten. Er weiß auch gar nichts von den Vorhaben der neuen Regierung. Er ist inzwischen an einem Hafen in Westgriechenland. Vor einigen Tagen hat er angerufen. Mit einer Gruppe von Leuten schlafe er in den Bergen. Es regne stark. Er versuche, sich unter einem Lastwagen auf die Fähre nach Italien zu schmuggeln. Unter den Flüchtlingen herrsche Nervosität. Am Tag zuvor sei einer von ihnen im Hafen umgekommen. Alcione Karamanolis berichtete. Fremde, die nach Europa strömen oder eine Europäische Union, die ihre Grenzen immer weiter ausdehnt, vielen Bürgern in Europa macht das Angst. Und so warben bei der Europawahl 2009 viele Parteien durchaus mit antieuropäischen Parolen um Stimmen. Und tatsächlich, auch ins neue EU-Parlament wurden Euroskeptiker, schrille Populisten und Rechtsradikale gewählt. 113 von 736 Abgeordneten sind dem europakritischen Flügel zuzuordnen. Mit nicht einmal einem Siebtel sind sie aber immer noch eine Minderheit im Parlament, das nicht, wie befürchtet, deutlich nach rechts gerutscht ist. Trotzdem ist es natürlich Anlass zur Sorge, dass in den Mitgliedsländern immer noch laute antieuropäische Töne zu hören sind. Ein besonders heißes Thema ist in diesem Zusammenhang die Erweiterung der EU. Darf beispielsweise ein muslimisches Land rein in den elitären Club? 10 Jahre ist es inzwischen her, dass die Europäische Union der Türkei offiziell den Status Beitrittskandidat zuerkannt hat. Im Oktober 2005 haben die Beitrittsverhandlungen begonnen, zuletzt sind sie aber nur noch auf Sparflamme gelaufen. Der Grund ist die Zypernfrage, also der ewige Streit zwischen dem türkischen Norden der geteilten Insel und dem zyprischen Süden, der zur EU gehört. Für Europa ist der Umgang mit der Türkei eine Gratwanderung, ein Abwägen zwischen Kritik und Ermutigung. Und die Brüssel-Korrespondentin Birgit Schmeitzner bekommt hinter vorgehaltener Hand schon mal zu hören, es ist fraglich, ob das mit dem Beitritt der Türkei überhaupt noch was wird. Wenn Diplomaten von tiefem Bedauern sprechen, dann heißt das etwas. Dahinter steht eine Mischung aus Kritik, Enttäuschung und Ärger. So geschehen Anfang Dezember in Brüssel, als die EU-Außenminister über die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu beraten hatten. Am Ende hieß es, die Blockadehaltung der Türkei in Sachen Zypern sei bedauerlich, da erwarte man unverzüglich Fortschritte. Zum Hintergrund, die Türkei weigert sich seit Jahren, das EU-Mitglied Zypern anzuerkennen. Türkische Häfen und Flughäfen sind für Schiffe und Flieger aus Zypern tabu und damit ist ein wesentlicher Punkt der Zollunion zwischen EU und Türkei nicht erfüllt. Außenminister Guido Westerwelle sprach von berechtigter Kritik, aber auch von positiven Signalen. Wir würdigen Reformfortschritte, die stattgefunden haben, aber wir müssen feststellen, dass das noch nicht reicht. Wir dringen auf weitere Fortschritte bei der Umsetzung des Ankara-Protokolls. Und das werden wir natürlich dann auch im nächsten Jahr uns erneut ansehen. Bis dahin, so Westerwelle, wolle man die Türkei nicht brüskieren, sondern dazu ermutigen, die nötigen Reformen anzustoßen, die europäischen Standards umzusetzen. Und zwar schneller und intensiver, als das bisher der Fall war. Solche Aussagen machen deutlich, ein Beitritt des Landes zur EU steht für den FDP-Chef nicht zur Debatte. Für uns ist das eine strategische Frage. Die Türkei ist unser Nachbar. Sie ist ein Partner in der Region. Und das betont auch der Chef der EU-Kommission, José Manuel Barroso, immer wieder. Barroso weiß, dass viele EU-Bürger Bedenken haben, ein muslimisches Land in die Europäische Union zu holen. Er spricht aber auch von Vorteilen, zum Beispiel von der Chance, mit der Türkei eine Brücke in die arabische Welt zu bauen. Das will er den Menschen in Europa nahebringen und so ihre Unterstützung gewinnen. We have to win the support of the European public opinion for Turkish membership. Doch für einen Beitritt zur EU muss die Türkei noch einiges im Land verändern. Das belegt auch der jüngste Jahresbericht. Erweiterungskommissar Olli Rehn sieht zwar Fortschritte, etwa bei den türkischen Bemühungen, sich mit dem benachbarten Armenien auszusöhnen. Und auch bei der Energiepolitik punktet Ankara in den Augen der Europäer, nicht zuletzt durch das Abkommen zum Bau der Gaspipeline Nabucco, mit der Europa sich unabhängiger machen will von Gaslieferungen aus Russland. Aber zugleich, sagt Rehn, die Türkei hat noch viel Arbeit vor sich, muss den Reformprozess wiederbeleben. We expect Turkey now to revitalize legislative and democratic reforms, especially as regards the freedom of expression and press freedom, as well as religious freedoms, women's rights and trade union rights. Rehn spricht von Defiziten bei Meinungs-, Presse- und Religionsfreiheit, sagt, die Rechte von Gewerkschaften werden beschnitten und die Stellung der Frau sei ja wohl auch noch weit entfernt von europäischen Standards. Im Jahresbericht wird unter anderem angeprangert, dass es in der Türkei nach wie vor zu Ehrenmorden kommt, dass immer wieder Frauen zu Ehen gezwungen werden, die sie nicht wollen und dass viele der Opfer noch nicht einmal wissen, welche Rechte sie eigentlich haben. Eine lange Liste an Hausaufgaben, die die Türkei da nach Ansicht der EU abzuarbeiten hat. So mancher fragt sich da inzwischen, wieso geht es mit den Reformen nicht schneller voran? Ist vielleicht der Wille zum Beitritt gar nicht mehr so ausgeprägt? Das vermutet der CSU-Europaparlamentarier Manfred Weber. Seiner Ansicht nach überlegt die türkische Regierung, ob es denn wirklich für die Türkei am Ende der Tage so sinnvoll ist, alle Vorschriften, die es in Europa gibt, in Acquis Communautaire, auch wirklich in der ganzen Türkei umzusetzen. Dann müssen alle Landwirte die Umweltauflagen einhalten, dann müssen alle Metzger die Hygienevorschriften einhalten und so. Und da sehen die jetzt auch, dass es vielleicht doch eine modifizierte, eine spezielle Zusammenarbeit mit der Europäischen Union auch für die Türkei sinnvoller ist als die volle Mitgliedschaft. Und überhaupt, so Weber weiter, die Europäer müssten für sich die Grundsatzfrage beantworten, wo endet Europa? Nur mit einer klaren Haltung könne man fair umgehen mit den Partnern an den Grenzen, ohne falsche Hoffnungen zu wecken. Ob diese Hoffnungen wirklich falsch sind, sei dahingestellt. Fakt ist aber, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei gehen nur im Schneckentempo voran. Begeisterung für ein Projekt sieht anders aus. Begeistert sind auch von einem anderen Projekt der EU nur wenige, von der EULEX-Mission im Kosovo, die gerne auch als Mission Impossible bezeichnet wird. Kurz zur Erinnerung, vor 10 Jahren zwang die NATO die Serben, ihre Gewalt gegen die Kosovo-Albaner zu beenden. Seither überwachen KFOR-Truppen für das Militärbündnis den Waffenstillstand, darunter auch rund 2000 Bundeswehrsoldaten. Nachdem sich Kosovo 2008 unabhängig erklärte, hat die Europäische Union dort das bisher größte und teuerste zivile Auslandsengagement ihrer Geschichte begonnen. Die EULEX-Rechtsstaatsmission. Knapp 2000 internationale Polizisten, Richter und Staatsanwälte überwachen den Polizei- und Justizapparat. Doch ihre Hoheitsrechte sind umstritten und immer wieder stehen sie vor Problemen, die meist mit der ungeklärten Statusfrage des Kosovo zu tun haben. Denn nicht nur Serbien, auch einige Mitgliedstaaten der EU haben seine Unabhängigkeit noch nicht anerkannt. Was also hat die Mission im Kosovo bisher bewirkt? Jörg Paas zieht nach einem Jahr Bilanz und hat dafür einen der 120 am Einsatz beteiligten Deutschen begleitet. Streifenfahrt in Nord-Mitrovica, dem Brennpunkt für soziale Spannungen im Kosovo. Für den Polizeibeamten Wendelin Roth aus dem Schwarzwald momentan Alltag. Wir fahren jetzt vom Südteil von Mitrovica über die Ostbrücke in den Nordteil. Die Brücke trennt die beiden Lager. Links sehen wir ein Haus, das wurde von Serben gebaut. Dieses Haus war im Frühjahr auch oft Ziel von Anschlägen, auch von Handgranatenanschlägen in der Nacht. Wendelin Roth gehört zur europäischen Rechtsstaatsmission Eulex. Seine Aufgabe ist es, den lokalen serbischen Polizeichef im Norden zu beraten und bei Problemen mit den Albanern im Süden zu vermitteln. Immer wieder stellt sich dabei die Grundsatzfrage. Die Republik of Kosovo fordert natürlich, dass die Kosovo-Gesetze anerkannt werden. Der serbische Nordteil besteht darauf, dass Kosovo weiterhin unter der Schirmherrschaft der UN verwaltet wird, somit die UNMIG-Regularien gelten. Und für uns im Norden stellt sich dann immer die Frage, auf welcher Gesetzesgrundlage arbeiten wir? Die meisten Probleme, die sich hier ergeben, fallen immer wieder auf diese ungeklärte Statusfrage zurück. Egal, ob es um das Ausstellen von Strafzetteln geht oder um die Anzeige von Verbrechen, immer wieder beginnt der Streit bereits damit, welcher Briefkopf auf dem entsprechenden Formular aufgedruckt sein darf und welcher nicht. Im Februar 2008 hat Kosovo sich für unabhängig erklärt, aus serbischer Sicht ein illegaler Schritt. Belgrad pocht weiter auf die vor 10 Jahren etablierte Zuständigkeit der UN-Verwaltung. Nur unter deren Schirm darf Eulex im serbisch dominierten Norden des Kosovo operieren. Im Süden dagegen setzt Eulex den sogenannten Ahtisaari-Plan um, mit dem Ziel, eigenständige, demokratisch-rechtsstaatliche Institutionen aufzubauen und kommunale Selbstverwaltungen zu stärken. Mit Politik habe das nichts zu tun. Im Gegenteil, sagt Eulex-Sprecher Hans-Christian Klasing. Unsere Aufgabe ist als ein neutraler Sachwalter der Interessen der Menschen hier im Kosovo zu versuchen, auf einer technischen Ebene Fortschritte zu erzielen. Eulex ist eine technische Mission, keine politische Mission. Dennoch stößt die Rechtsstaatsmission der EU auf beiden Seiten immer wieder auf Misstrauen und Ablehnung. Im serbischen Nord-Mitrovica ist der Arzt Marko Jakšić einer der Wortführer. Ziel von Eulex ist es, hier einen albanischen Staat in die Tat umzusetzen. Dahinter stehen die meisten Länder der EU, die fast alle für ein unabhängiges Kosovo sind. Deshalb ist es eine politische Mission. In Pristina demolierten albanische Eulex-Gegner der Bewegung Vetvendosje im Sommer sogar einige Geländewagen. Anlass war ein Abkommen zwischen Eulex und der serbischen Polizei über den Austausch von Daten zur grenzüberschreitenden Kriminalität. Anführer Albin Kurti fand damals viel Zuspruch. Eulex ist die falsche EU-Mission für Kosovo, weil sie lediglich die Aufgabe hat, die Krise zu managen, aber nicht sie zu lösen. Vor allem aber erkennt Eulex nicht die Unabhängigkeit des Kosovo an und ist unseren Institutionen gegenüber nicht rechenschaftspflichtig, sondern steht sogar noch darüber. Die Eulex-Mission im Kosovo ist das aufwendigste zivile außenpolitische Projekt der EU. Jährliche Kosten knapp 200 Millionen Euro. Als wichtigste Aufgabe bezeichnet der französische Eulex-Chef Yves de Kermabon den Kampf gegen Schattenwirtschaft und organisiertes Verbrechen. Doch Kritiker wie die CDU-Europaabgeordnete Doris Pack bemängeln, dass dabei die letzte Konsequenz fehlt. Ich habe ein Problem mit der Eulex-Mission. Das wird mir immer auch von den Leuten hier gesagt. Sie ist zwar hier, um Rechtsstaatlichkeit zu organisieren und auch zu helfen, aber es gibt noch unendlich viele juristische Fälle, die immer noch auf Halde liegen, die von der UNO nie behandelt wurden, die nicht angepackt wurden, weil man sich die Finger nicht schmutzig machen wollte, und die liegen immer noch da. Es wäre auch für die Glaubwürdigkeit der internationalen Gemeinschaft und der Europäischen Union vor allen Dingen wichtig, wenn davon nun die meisten Fälle abgearbeitet würden und die Leute dann auch ins Gefängnis ging. Die beiden Wiener Politologen Vedran Cihic und Helmut Kramer haben für die Friedrich-Ebert-Stiftung eine vorläufige Bilanz der internationalen Politik im Kosovo gezogen. Aus ihrer Sicht hat die Eulex-Mission nach einem Jahr nur äußerst bescheidene Erfolge vorzuweisen. Helmut Kramer. Die EU traut sich einfach nicht, die organisierte Kriminalität als Problem anzugreifen. Also das haben wir in unseren Interviews mehrfach erfahren, dass uns hohe Offiziere gesagt haben, also wenn wir das wirklich angehen, dann brennt wirklich der Hut. Kleine, bescheidene Erfolge gibt es offenbar immerhin auf lokaler Ebene. Der Polizeibeamte Wendelin Roth aus dem Schwarzwald zieht nach 4 Monaten in Mitrovica für sich persönlich jedenfalls eine positive Bilanz. Ich bin überzeugt, dass wir die Stadt vorangebracht haben. Mittlerweile reden die verschiedenen Institutionen, die sich gegenseitig nicht anerkannt haben, miteinander. Es gibt erste Zusammenarbeit. Wir haben Erfolge in der Wiedereingliederung der serbischen Polizei, die im Norden gearbeitet hat, aber kaum Kontakte zur Kosovo-Polizei im Süden hatte. Mittlerweile gibt es wieder mehr Kontakte, mehr Zusammenarbeit und die Integration in die Strukturen gehen voran. Das Schaffen solcher Strukturen von Recht und Gesetz ist eine zähe und oft schwer vermittelbare Aufgabe. Dabei hat Europa seit 50 Jahren eine Institution, die extra dafür geschaffen wurde, die Rechte von 800 Millionen Bürgern zu schützen. Den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, kurz EGMR. Er wacht darüber, die Europäische Menschenrechtskonvention einzuhalten, die die 47 Länder des Europarats unterzeichnet haben. Klagen kann jeder Bürger, wenn er zuvor bereits mit seiner Klage bei den nationalen Gerichten gescheitert ist. Der Menschenrechtsgerichtshof kann dann den Staaten vorschreiben, ihr Recht zu ändern. Auch die Deutschen staunten nicht schlecht, als kürzlich aus Straßburg ertönte, Deutschland muss die Rechte der ledigen Väter stärken. Doch so wichtig die Institution des EGMR ist, sie muss dringend reformiert werden, denn sie ist Opfer ihres eigenen Erfolgs. Jährlich klagen Zehntausende Bürger. Der Gerichtshof droht an einer Flut unerledigter Verfahren zu ersticken. Fast 100.000 warten noch auf eine Entscheidung. Die meisten Beschwerden kommen aus den ehemaligen Ostblockstaaten und richten sich gegen russische Menschenrechtsverletzungen. Doch ausgerechnet Russland ist das Land, das auch die Reform des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte blockiert. Martin Durm erklärt, wieso. Das ganze Jahr über haben sie hier gestanden mit antirussischen Flugblättchen, handgeschriebenen Transparenten und georgischen Fahnen. Das Häufchen georgischer Emigranten schien allen Ernstes zu hoffen, hier vor dem Europarat ließe sich etwas bewirken gegen Russland und für die Heimat. Viel erreicht haben sie nicht. Und wahrscheinlich werden sie auch im kommenden Jahr wieder hier stehen, wenn der kaukasische Konflikt im Januar auf der neuen Tagesordnung des Europarats steht. Ja, Hegemonie total der Russen. Nous demandons le Conseil de l'Europe. Abchasien und Südossetien werden noch immer von Russland besetzt und beherrscht, sagt einer von ihnen. Wir fordern vom Europarat, dass er endlich Sanktionen gegen Russland verhängt. Sanktionen gegen Russland, das haben kürzlich auch über 80 Delegierte des Europarates gefordert. Den russischen Abgeordneten schrieben sie in ihrem Antrag, müsse man das Stimmrecht entziehen, weil die Regierung in Moskau die Resolutionen des Europarates nicht achte. Die russischen Abgeordneten ließen das an sich abtropfen, wie üblich. Recht auf Verteidigung, innere Angelegenheiten, Angriff auf russische Bürger, das waren und das sind die Schlagworte, mit denen Russland im Europarat nicht genehme Resolutionen zurückweist. In Straßburg hat man nun mal so seine Schwierigkeiten mit Moskau. Seit 1996 ist Russland in der paneuropäischen Staatenorganisation, die immerhin den Anspruch vertritt, in ganz Europa für Menschenrechte und Demokratie einzustehen. Jedes der insgesamt 47 Mitgliedsländer muss als Beitrittsbedingung die Europäische Konvention für Menschenrechte unterzeichnen. Russland hat das auch getan. Aber wie oft es dagegen verstößt, lässt sich allein schon in der Postannahmestelle des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ablesen. Ein Meter hoher Stapel Briefe geht da täglich ein. Handgeschriebene, seitenlange Erklärungen von Russen, Tschetschenen, Georgiern, die in Straßburg Beschwerde führen gegen den russischen Staat. Und Olga von der Pressestelle stempelt, registriert, leitet weiter. Jede Brief hat seine Geschichte. Das sind die Leute mit tragischen Leben, Problemen. Jeder Brief enthält eine Leidensgeschichte von Familienangehörigen, die im Tschetschenienkrieg umgebracht wurden, von unmenschlichen Haftbedingungen in Gefängnissen, von Gewalt in der Armee. Rund 30.000 Beschwerden gegen Russland gehen in Straßburg alljährlich ein. Häufig wird Russland dazu verurteilt, den Klägern hohe Entschädigungen zu zahlen. Die schiere Menge der Beschwerden sagt viel darüber aus, wie es bestellt ist um die sogenannte russische Demokratie. Und sie bewirkt, dass sich Russland im Europarat quasi permanent auf der Anklagebank wiederfindet. Verhindern lässt sich das nicht. Kein Staat im Europarat könnte sich den internationalen Gesichtsverlust leisten, Urteile aus Straßburg zu ignorieren. Dafür rächt sich Russland aber auf andere Weise. Es blockiert seit Jahren die dringend notwendige Reform des Gerichtshofes und macht damit Juristen wie der Richterin Renate Jäger das Arbeiten immer schwerer. Ich weiß nicht, was Russland wirklich bewegt. Es kann sein, dass die Russen nicht schätzen, dass es relativ viele Verurteilungen gegen Russland gibt. Das entzieht sich eigentlich hier unserem Blickwinkel. Trotzdem ist es dem Europarat und seinen Vertretern im Gerichtshof für Menschenrechte allemal lieber, Russland durch die Mitgliedschaft in die Staatenorganisation einzubinden und darauf zu hoffen, dass man den Bären irgendwann zähmt. Wie sich Europa macht als Dompteur von Russland, darüber halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. Wie immer sonntagnachmittags um 14:30 im Europa-Report auf B5 aktuell. Das war's auch schon mit unserem Rückblick auf ein Jahr Europapolitik. Auf die ungelösten Probleme, aber auch die glücklichen Momente eines mit dem Lissabon-Vertrag wirklich historischen Jahres 2009. Am Mikrofon war Christina Treuthorn. Und den nächsten regulären Europa-Report hören Sie am Sonntag, den 10.01. auf B5 aktuell.